Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Och, för de lyssnare som inte förstår tyska ska vi kanske säga att det går precis lika bra med en taggatråd, en taggatråd. Det är en tråd med taggar på. Jo. Einen schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 20, dem Podcast, wo das Abschalten Spaß macht. Am Mikrofon hier auf meiner Seite ist der Witzmann und auf der Gastseite haben wir wieder den Marcel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, und ich habe mir gedacht, wir machen mal hier ein bisschen saisonalen Content. Ne? Weil saisonal wegen O Tannenbaum oder wegen dem Glühweinkonsum, den sie vorher bestimmt gehabt haben. Ich glaube, das sind nicht mal Deutsche. Also ich glaube, das sind Finnen oder sowas. Ja, das hat sich so angehört. Ja, ich habe da, das ist ja so ein Geheimtipp. Oder was heißt Geheimtipp? Ich glaube, den kennen auch schon einige, aber ich finde den immer wieder den Geheimtipp. Es gibt irgendwie so ein Internetradio, nicht Sender, sondern so eine Station, die halt irgendwie mehrere Sender machen. Die nennen sich Soma FM. Die haben früher, ich glaube schon, die sind schon mindestens mal 10 Jahre am Start. Also ich weiß, dass ich da einen Kumpel hatte als erstes DSL und dann habe ich gesagt, hier, nimm mal den Stream dauerhaft auf, solange du kannst und brenn mir das alles als MP3. Und die haben halt irgendwie so angefangen mit so elektronischer Musik, wie hier auch im Hintergrund zu hören ist, mit Groove Salad, hieß glaube ich der Radiosender. Und dann kam halt immer mehr Zeug dazu und ich glaube seit 3 oder 4 Jahren haben die jedes Mal, wenn die Weihnachtszeit anfängt, so einen Channel, der nennt sich Xmas in Frisco. Holiday Hits for the Not Easy Offended People. Und da laufen den ganzen Tag Remixe von diesen Ami-Weihnachtsliedern, die man so kennt, so Holy Night und Jingle Bells und hast du nicht gesehen, ne? Und halt nur abgefahrener Kram. Auch sehr schön, um irgendwie für Irritation zu sorgen. Einfach mal im Büro laufen lassen zum Beispiel. Kommt immer gut. Ich musste so lachen, als die deutsche Strophe zu Ende war und dann dachte ich, aha, jetzt ist es vorbei und dann fangen sie an zu babbeln und dann geht es gleich weiter. Da musste ich schon sehr lachen, das hat ja auch noch lange angehalten. Das ist wirklich eine Goldgrube, um abgefahrenen Kram zu finden. Da werde ich auch das ein oder andere irgendwie noch verwerten. Sehr schön. Ja, genau, weil ich muss hier nämlich Folgen raushauen, weil ich fahre in Urlaub und da habe ich Produktionsdruck. Wir wissen ja alle, Qualität vor Quantität beim Podcasten. Richtig. Alle wollen ja immer nur hören und immer nur mehr und immer nur Neues. Und obwohl ich ja mir auch ganz viele alte Podcasts immer wieder mal an. Ja, aber die müssen natürlich dann, die dürfen dann keine News-Podcasts sein, ne? Also dann, wenn du dann irgendwie hörst. Keine Ahnung, Fukushima, neu, böse. Weiß ich gar nicht. Ich muss erst mal gucken. Ich sehe hier irgendwie ein bisschen leiser aus, ausschlagstechnisch. Mal gucken. Ja, eigentlich schon. Es gibt so einen Podcast, der heißt irgendwie Kompott. Da macht irgendwie so ein Typ auch News und kommentiert die einmal in der Woche irgendwie so eine Folge, die aus 3 Einzelfolgen besteht. 2 Folgen News und Politik und das dritte ist so dies und das. Und den habe ich irgendwie entdeckt, als ich vor 2 Jahren im Urlaub war. Und da habe ich mir auch erstmal irgendwie einen ganzen Schwung alte Folgen angehört. Das war halt auch, ja, ganz okay, aber für so News-Zeug, stimme ich dir schon zu, geht es nicht wirklich. Aber es gibt ja auch die Tagesschau von vor 20 Jahren. Die jetzt irgendwie laut dem letzten NSFW irgendwie so ein Award, nee, nicht so ein Award, Apple hat ja irgendwie so die Top-Podcasts irgendwie gekürt. Oder irgendein so ein Apple-Mitarbeiter oder ich weiß es gar nicht, ob es nur am Rande gehört. Und da ist wohl die Tagesschau von vor 20 Jahren auch drin. Wir nicht. Ja, unglaublich. Sauerei. Scheiß Apple. Ja, echt, ey. Genau. Und den habe ich im Urlaub gehört und da mache ich jetzt die Mordsüberleitung, weil unsere letzte Folge hat ja irgendwie mit Urlaub aufgehört, nachdem ich dich so schnell abgewürgt habe. Und jetzt fahre ich halt wieder in Urlaub. Und da habe ich, wie gesagt, den Produktionsdruck vorher, muss noch oder will noch Folgen raushauen. Und habe schon, wie dich auch, den einen oder anderen noch auf der Warteliste. Mm. Oder auf meiner Warteliste, weil ich halt noch quatschen will. Und ja. Geht's ins Kalte oder ins Warme? Ich würde sagen, es ist so ein ja, eigentlich schon tendenziell eher warm Kanaren. Wie der. Mm. Ja. Von daher. Habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört und dann weißt wahrscheinlich auch, wie das Wetter da ist. Ja, ja. Ja. Es gibt ja da so T-Shirts mit den 4 Jahreszeiten und immer in dem gleichen Bild. Ja, eigentlich war ja geplant, dass ich irgendwie ein paar Tage komplett frei hier zu Hause habe, wenn meine Frau mit dem Sohn irgendwo hin wollte und ich so mal sturmfrei gehabt hätte. Und jetzt? Einfach mal hätte nichts machen können und jetzt ein bisschen Urlaub fahren, irgendwie hier wegfliegen und so. Du musst. Ja, ja, ich werde da mal genötigt. Welche Insel denn? Insel ist Fuerteventura und da ich ein Mensch bin, der mit Veränderungen nicht klarkommt, aber absolut nichts zu der Planung beigetragen habe, bin ich ganz froh, dass wir irgendwie ins gleiche Hotel fahren wie vor 2 Jahren schon mal, weil das jetzt irgendwie so ein super Last-Minute-Ding war und ja, mit Kind ist da die Planung eh ein bisschen anders. Habe ich letztes Mal eigentlich erzählt, wo wir waren? Ich weiß nicht, Gran Canaria, oder? Genau. Ist ja zufälligerweise auch Kanaren. Ja, ja, deswegen meinte ich ja, weißt ja, wie das Wetter dann da... Ja, ja, genau. Aber auf Fuerteventura war ich auch schon mal, und zwar im Norden. Aber wir haben auch mit einem Leihwagen die ganze Insel erkundet. Ja, aber die ist ja nicht so groß im Vergleich zu Gran Canaria. Nee, das nicht, aber du fährst halt los und du kommst halt an und auf dem ganzen kompletten Weg siehst du irgendwie nur Steine und Geröll. Ja, aber in den Bergen und im Süden, ganz im Süden, da ist es auch ein bisschen grüner. Bei Ajui. Ach, wie das heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es im Süden irgendwo ist, wo wir waren und wo wir wieder hinfahren. Also wirklich grün war das nicht. Ja. Ja. Ja, wir sind auch mal in die Dünen rausgewandert und haben da so ein bisschen Wüstenfeeling erlebt. Und es ist so schön, wenn du die Fotos von dem Sand ansiehst, dann kannst du dir vorstellen, oh, das muss ja richtig weich sein. Aber das ist schon knochenhart. Also. Und es ist auch schön, wenn der Sand gegen deine Beine geweht wird. Das ist schon... Also ich habe mir sagen lassen, wenn man rasierte Beine hat... Oh Gott, was habe ich jetzt wieder gesagt? Ja, ja, ich habe das gehört von jemandem, der rasierte... Ein Freund hat ein Problem mit rasierten Beinen. Der Radfahrer. Ja, genau. Schwimmer rasieren sich aber auch den ganzen Körper. Also... Wenn man dann rasierte Beine hat und der Sand peitscht einem gegen die Waden, das ist nicht so ganz angenehm, habe ich mir sagen lassen. Aber es ist irgendwie so ein Naturpeeling. So hat sie das dann genannt. Ja. Ich muss ja sagen, ich kann diesen ganzen, diesen Rasurzeitgeist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen oder teilen, aber das liegt bei mir daran, dass ich irgendwie aussehe wie so ein Bär. Und ich habe halt Fell fast schon. Und von daher würde ich mit diesem Rasieren irgendwie Beine rasieren, Brust rasieren oder sowas gar nicht klarkommen, weil wenn ich unten fertig bin, kann ich oben gleich wieder anfangen. Also, werd niemals Radfahrer oder Schwimmer. Ja. Dafür ja. Geisterbahnerschrecker hatten wir, glaube ich, mal Themen in der Titelfolge. Ja, oder du kannst in so eine chemische Dusche gehen, dass du dann irgendwie so eine Nahrungscreme gesprüht ist, dann fällt alles ab. So, was nimmt man denn dafür? Bist du fit in Chemie? Nö. Gar nicht. Chemie war irgendwie so die Naturwissenschaft, mit der ich in der Schule am wenigsten anfangen konnte. So Physik fand ich immer total geil. Biologie ging gerade noch so, aber Chemie lag wahrscheinlich auch an den Lehrern. Das liegt immer am Lehrer. Ja, da kann mir keiner erzählen, das liegt immer am Lehrer. Ich bin in Chemie reingegangen und aus Chemie rausgegangen am Ende meiner Schulzeit und ich wusste irgendwas, dass es da hoch- und tiefgestellte Zahlen gibt. Und ja. mehr konnte mir da irgendwie keiner vermitteln. So und dass da irgendwas anzieht. Irgendwas stößt ab und irgendwas zieht an. Ich kann das, also da ist echt nichts hängen geblieben. Also da wurde auch irgendwie nichts vermittelt. Ja. Das ist auch immer, wie gesagt, das hängt. Ja. Ja, eigentlich finde ich es ja so. Eigentlich würde ich sagen, finde ich die Chemie interessanter als die Biologie. Was aber in der Schule irgendwie schon gegenteilig war. Also Biologie ist. Das ist ja nur Chemie und Physik. Ja. Ja, oder am Ende ist alles Chemie. Also von der Biologie. Ja, genau. Und wenn du die Chemie aufdröselst, kommst du halt irgendwann zur Physik. Das heißt, wenn du dich gleich irgendwie mit den richtigen Sachen, so hier, wie fällt die Kugel und wie ist es mit der schiefen Ebene, beschäftigst, dann checkst den anderen Kram gleich mit. Kannst du dich selbst an deinen eigenen Haaren, das ist wirklich ein Thema, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen? Ja, ich hatte einen ganz coolen Physiklehrer, der hat nämlich genau das gemacht. Der hat so eine, wie sagt man das, so eine Kranzglatze gehabt, also oben platt an der Seite und hinten noch was da. Und dann hat er so einen jungen Mann hochgehalten und an die Tafel geklebt oder irgendwas oder auf dem Overhead gelegt und dann gesagt, das bin nicht ich. Ich habe nicht versucht, mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Der war immer so ganz cool. Wie hieß der denn? Ich glaube, der hieß Pol. Aber das war ganz cool. In Chemie, ja. Also das ist immer so abstrakt gewesen. Damit habe ich ein Problem gehabt. Weil ich ja heute gerne so abstrakte Sachen mag. Aber ich habe sowieso das Problem, dass ich mich A, darüber ärgere, dass ich jetzt alles interessant finde, was damals in der Schule gelehrt wurde. Und da, ich hatte damals das Problem, dass mich davon gar nichts interessiert hat. Weil da gab es einfach andere Themen. Und andere Probleme. Zum Beispiel, dass man Motorroller fahren wollte. Wolltest du auch Motorroller fahren? Nee, ich habe immer relativ zentral in der Stadt gewohnt und bin da hingekommen, wo ich hinkommen wollte. Das ist Luxus. Bestand da halt kein Bedarf. Also bist du schon immer Bahn gefahren? Ja, nee, also Fulda ist ja jetzt nicht so groß, dass man, du kommst halt zur Not zu Fuß von X nach Y. Und wenn du halt mal abends weggegangen bist und du hast keinen gefunden, der dich irgendwie mitgenommen hat, dann konntest du in meiner Situation irgendwen, den du ganz grob anquatschen und sagen, hier fährst du so grob Richtung Innenstadt, dann hast du dich irgendwo rausschmeißen lassen und warst halt innerhalb von ein paar Minuten dann zu Fuß zu Hause. Ja, das ist natürlich geil. Ja. Nee, ich musste damals eine Strecke 1,5 Stunden mit dem Bus fahren und so umsteigen. Um wohin zu kommen? Um nach Frankfurt zu kommen, wäre ich wahrscheinlich auch 1,5 Stunden mit dem Bus gefahren. Oder war das so das nächstgelegene Zivilisationszentrum? Nee, um nach Oberursel zu kommen. Und das klingt schon so, als würde man von da weg wollen. Nee, Oberursel ist toll. Kennst du nicht Oberursel? Nur vom Namen, aber das klingt schon wieder bayerisch. Und Moment. Nee, das Thema hatten wir ja letztens, glaube ich, erst. Ich weiß, dass es nicht in Bayern liegt, aber Ursel klingt bayerisch, finde ich. Ja, aber es ist nicht Schwabing oder so. Nee, aber es gibt auch einen hessischen wie sagt man, eine hessische Aussprache, die sagen, da sagt man dann Oschel. Man sagt nicht Oberoschel, sondern man sagt nur Oschel, weil nach Niederoschel will keiner. Ich kann dir gerade leider nicht zuhören und folgen, weil ich hin und weg und begeistert von meinem Getränk heute bin. Hast du die Filme, hast du die Realfilme der Ninja Turtles gesehen? Ich liebe die Realfilme, wollte ich sagen. Ich liebe die Realfilme. Ich kenne sie sogar fast auswendig. Okay, also die Farbe meines Getränkes ist Ouz. Es ist eine thailändische Fanta mit dem Geschmack, mit der Geschmacksrichtung. Steht da nicht. Das war cremig. Was ist denn da drauf? Da ist drauf eine Ananas, eine Orange, eine Banane. Also es ist Exotik. Weiß ich nicht. Also ich kenne die Exotik-Fanta hierzulande nicht, aber ich würde mich wundern, wäre da Banane drin. Gibt's das überhaupt? Eine Exotik-Fanta? Ja. Ich glaube, es gab oder gibt mal, weiß nicht. Also es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber jedenfalls die Farbe des Getränkes ist Ouz. Krass. Ich weiß, wo die das Zeug her haben, was die im Film verwendet haben. Ja, da müsste es immer wieder einen neuen Film geben. Saugeile Teile. Ja, die Turtles. Welcher Turtle war denn der Beste? Deiner Meinung nach? Also wenn mir immer auf den Sack ging, war der Raphael. So, fange ich erstmal so an. Der hat immer irgendwie, war ein Querulant und hat immer viel Wut gehabt. Haben die einzelnen Hero-Turtles auch die Charaktereigenschaften der Persönlichkeiten, nach denen sie benannt wurden? Weil nee. Die sind ja nach den, sind das alles Maler? Ja. Ja, die sind ja nach den Malern benannt, nach den Künstlern. Genau. Und es wäre mal interessant, ob diesen Künstlern halt so Charaktereigenschaften nachgesagt wurden, wie, ja, keine Ahnung, kein Beispiel jetzt, aber ja, irgendwelchen anderen Leuten irgendwelche anderen Charaktereigenschaften nachgesagt werden. Ich kenne mich bei den Künstlern nicht aus, ich wüsste nicht mal, wer von denen welches Bild gemalt hat. Das ist nicht peinlich, man kennt sich bei den Turtles bis zur Vergasung aus, aber bei Künstlern, aber wir waren eigentlich Raphael. Deswegen, wenn es mal ein bisschen anspruchsvoller wird, ne, dann, ja, ich habe ja gesagt, also Qualität statt Quantität. Schreibt es in die Comments. Bei Michelangelo weiß ich, dass er noch irgendwie die Malerei für die Sixtinische Kapelle gemacht hat, die Deckenmalerei. Aber war der Michelangelo nicht auch der irgendwie so crazy Zeug gebaut hat? Von wem ist denn dieses Mensch im Rad gemeldet? Das ist Leonardo. Das ist Leonardo. Leonardo da Vinci. Ja. Hat nicht irgendeiner von den Turtle-Malern da, ne? Hat nicht irgendeiner auch solche Flugdinger oder irgendwie Krams gebaut? War nicht Leonardo da Vinci so ein Typ? Ich google das jetzt mal. Du erzählst jetzt erstmal, was am Raphael so tuntig war und ich guck mal, was der Leonardo so ausgecheckt hat. Lass mich mal einen Satz noch zu Leonardo da Vinci sagen. Der war auf jeden Fall auch Physiker. Also das war so ein Multitalent. Und er war auch Erfinder. Was am Raphael so nervig war, oder das habe ich ja schon fast gesagt, ist, dass er immer ein Eigenbrötler war und dass er immer hat er Wut und legt sich immer mit Leonardo an. Und der Leonardo ist ein bisschen doof, weil er immer der Anführer ist und immer alles bestimmen will. Und der Michelangelo, der ist so der Clown und kann nichts ernst nehmen, hat nichts drauf. Und wer bleibt da noch übrig? Natürlich Donatello, weil der hat es nämlich drauf. Der hat den Stab, ne? Den fand ich auch als cool. Ja, den Bow, genau. Ey, Bo, wollen wir in die Kneipe gehen? So, also der Leonardo war Maler. Ja, auch. Und Bildhauer, Architekt, Anatommechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph. Und Mathematiker bestimmt auch noch. Das ist doch schon wieder irgendwo drin. Aber Leonardo hat ja mit diesem Menschen in dem Kreis bewiesen, dass, oder ich glaube, dass er damit beweisen wollte, dass die Spannweite der Größe des Menschen entspricht. Also wenn du deine Arme auseinanderstreckst, dann was machst du dann? Spreizt sozusagen die Flügel, dann kannst du auch deine Körpergröße messen. Das ist so wie wenn du so die Größe von einem Turm messen willst und peilst einmal unten und einmal oben an und machst dann crazy Winkelfunktion. Ja, oder so. Ich guck mir das Bild gerade an. Aber ich habe das mal ausprobiert. Also ich bin ja jetzt nun relativ groß und meine Spannweite ist auch 1,98. Das müsste sich ja dann, wenn das funktionieren würde, müsste sich ja das insofern ausgleichen, dass wenn du jemanden neben dich stellst, der genauso groß ist wie du und der längere Arme hat, müsste er kürzere Beine haben. Ja. Es gibt natürlich auch Fehlstellungen. Es gibt ja auch Leute mit... Nur einem Arm, ne? Dann passt es nicht. Naja, also grundsätzlich stimmt es wohl. Ich habe es zumindest mal in einem Eigenversuch gemacht. Hat geklappt. Ja, und also Donatello war der coolste Turtle, weil er ein Genie war, ein Erfinder, ein Techniker. Ja. Aber im Grunde sind sie auch cool. Und dann der zweite coolste ist der Michelangelo, dann kommt der Leonardo und dann kommt der Raphael. Und der Raphael hat ja immer bei den Hero Turtles gesagt, ist mir schlecht. Und damit geht er mir auf den Keks. Aha. Sind es eigentlich die Hero Turtles oder die Ninja Turtles? Also in Deutschen sind es die Hero Turtles. Ja, das ist klar, aber für dich. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe vorhin. Aber eigentlich sind ja die Ninja Turtles schon cooler als die Hero Turtles. Richtig. Ja, weil die Hero Turtles sind so ein bisschen abgeschwächt. Ja. Ninja ist ja auch irgendwie so ein Ding. Ninjas fand ich immer cool als Kind. Ja, aber die Ninjas sind ja im Grunde genommen die Bösen, ne? Ja, da gibt es doch diese American Fighter-Filme mit Michael Dudikoff, so 6 oder 7 Stück. Who the fuck is Michael Dudikoff? Michael Dudikoff ist so der B-Movie Jean-Claude Van Damme, würde ich sagen. Ich dachte, Jean-Claude Van Damme wäre schon B-Movie. Ja, Jean-Claude Van Damme ist der B-Movie von Chuck Norris. Chuck Norris, kennst du den Total Gym? Chuck Norris hat für ein Fitnessgerät Werbung gemacht. So ein Bauchtrainer war das, oder? Ja, nee, mit dem, der ist natürlich universal einsetzbar. Ein Total Gym, du sitzt dann da drauf und das ist wie soll ich das jetzt sagen, da sind so Seilzüge dran und du arbeitest mit deinem eigenen Gewicht. War das nicht so ein Rollding irgendwie, wie diese, so ein Sit-Up-Blading? Ja, letzten Endes kannst du dir vorstellen wie so ein Rudergerät, nur dass du das so aufstellen kannst, ja. Und je nachdem, wie du das, es wird dann sozusagen zu so einer Rutsche und dann sind da so Seilzüge dran, du kannst dich dann da eben dementsprechend hochziehen und kannst dann verschiedene Stellung einnehmen, kannst dann Bizeps, Trizeps und Brustmuskulatur, Sit-Ups kannst du auch machen, kannst alles wunderbar machen. Und, Chuck Norris hat dafür mit Werbung gemacht, ohne Hut. Walker's Texas Rangers. Ja. Texas Ranger. Gab es irgendein Teleshopping-Produkt, was du dir gerne gekauft hättest oder gekauft hast? Wir haben mal, habe ich schon mal von dem Pango erzählt? Nee. Der Pango ist eine, wie soll ich das jetzt nennen, ein Gerät, mit dem man den Abfluss frei machen kann. Also das ist so eine rote, nicht rote, eine... Ja, da, wo du so Luft durchschießt, du pumpst, ziehst es einmal auf, setzt es auf wie so ein Pömpel, so ein Super Mario Klosauger und dann schießt du einmal so die Kacke durchs Rohr. Ja, genau. Wie heißt das Ding? Pango heißt der das. Der Pango, der ist mal ein geiler Name. Und das haben die immer vorgeführt und ich fand es immer faszinierend, dass die immer so frische Rohre genommen haben. Ich habe gerade das Bild, wie du das Ding auspackst, das erste Mal ins Klo springst und die Dinger. Funktioniert das? Und das Bild geht nie wieder. Nein, du nimmst das ja eigentlich am Waschbecken. Ne? Ah, okay. Und wir haben das mal probiert. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, ja. Ich weiß nur, dass Harald Schmidt das auch mal in seiner Show hatte und er hat gesagt, Mensch, der Pango hier, der kann nichts. Die kann nichts kaputt machen und hat ihn genommen, hat ihn auf den Tisch rumgekloppt und hat ihn dann ausprobiert. Aber das ist was wir mal gekauft haben. auch im Teleshop? Also ich weiß gar nicht, ob diese ganzen Teleshopping-Produkte, das sind nicht alles Exklusivprodukte, oder? Also die wirst du wahrscheinlich auch irgendwo im Internet kriegen oder sonst was. Oder sind das so 9Live-Hot-Channel-Only-Produkte? Ja, da ist er. Da ist der Pango. Pango Rohrreiniger. Kriegst du nur Amazon. Ich klicke jetzt gerade hier auf den ersten Link bei pango.org und dann steht: Pango is a library for laying out of rendering of text. Das war es jetzt nicht. Den kriegst du nicht bei Amazon. Den kriegst du bei proid.de. Ja, davon habe ich aber auch schon gehört. Wahrscheinlich ist es auch so ein Shop, der nur so. Machen wir weiter. Ja. Okay, der Pango. Ja, und dann haben wir noch den, wie hieß denn der, den Alligator Messerschärfer bestellt. Und das Ding ist echt cool. Der hat auch so, das ist so ein Messerschärfer, der hat, also der führt zwei, dich. Zwei Rollen, wo du das Messer, oder mehrere Rollen, wo du das Messer, also so. Nee, das sieht, okay. Das sieht wirklich aus wie so ein, also, ja, was heißt, sieht wirklich aus wie ein Alligator. Es hat eine ganz andere Form. Moment, ich such den mal raus. Ich klicke jetzt nicht drauf, weil wenn ich einen Browser wieder aufmache, säuft hier alles ab. Musst du jetzt erklären und nachher können wir ihn verlinken. Okay. Also das Tolle ist, du hast eine Möglichkeit, da einen Winkel einzustellen und du hast auch zwei geführte Schienen, an denen du deine Schere schleifen kannst. Und das Ding funktioniert wirklich sehr gut. Also da haben wir zwei Sachen gekauft, die haben wirklich funktioniert. Aber das ist bestimmt schon 10 Jahre her, wenn nicht 12. Wie hieß der Messerschneider? Alligator. Okay, das heißt, der Alligator-Messerschneider wäre als Weihnachtsgeschenk, Messerschleifer wäre als Weihnachtsgeschenk tendenziell eher zu empfehlen als ein Pango. Ich glaube, der ist, also wenn man den Pango einsetzt, ja, dann tut man das ja nicht so gerne. Was kostet so ein Pango? So ein Pango kostet 40 Euro. Kannst du den irgendwie zweckentfremden, dass du so Stahlkügelchen damit irgendwie rumschießen kannst? Einmal aufziehen, so Kugel rein und dann... Soft-Air, meinst du? Ja? Oder gleich den ganzen Pömpel abschießen, wie bei, wie hieß denn dieses Sega-Game? Donald Duck, Quack, irgendwas. Ja. Oh, Sega. Quackshot hieß es. Quackshot. With Donald Duck oder so. Ach ja. Ja. Messerschärfer. Alligator-Messerschärfer, da ist er hier. Die Schweinebacke. Also was ich als Teleshop-Produkt sehr cool fand, mir nie gekauft habe, aber was mich bis heute eigentlich noch fasziniert, weil es sich in meinem Kopf festgebrannt hat und ich glaube, es hier auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt zu haben, aber weil das Bild so fest in meinem Kopf ist, erzähle ich es einfach nochmal, das ist der Flying Lure Angelköder. Kennst du den Flying Lure Angelköder? Ich frage mich gerade, was ich in meiner Jugend gemacht habe. Jetzt weiß ich, warum ich so schlecht in Chemie bin. Du hast Teleshopping gesehen und kennst das Ding? Ja, ich kenne das Ding. Ich kenne das Ding wirklich. Ich habe das, da war ich mit meinen Eltern im oder habe ich dir das schon erzählt? Ich glaube, ich habe das dir schon mal erzählt. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Amiland und habe da irgendwie Teleshopping geguckt und kein Wort verstanden, weil ich noch ganz kleines Kind war. Und da lief halt so beim Rumschalten so ein Teleshopping-Ding und da war halt irgendwie so ein Aquarium, das war so groß wie so ein, diese Standard-Container da, so Schiffscontainer oder sowas, ne? Mhm. Halt komplett Plexiglas durchsichtig und das Ding war so voll mit Fischen, dass da eigentlich kein Platz für irgendwas anderes mehr drin war. Ja. Und der Typ hat halt seine Angel genommen, hat den Flying Lure Angelköder dran gemacht und hat ihn reingeworfen, hat einen Fisch rausgezogen, der irgendwie so groß war wie der Typ selber und danach den nächsten Fisch, den nächsten Fisch und hat halt diesen kompletten Bottich über die Sendung verteilt leer geangelt, wo halt so, weiß nicht, eine gefühlte Milliarden Fische drin waren. Ja. Und wirklich wie so zusammengeschnitten, so zunk, wump, zunk, wump. Zink, wump. Und bei jedem Wump halt ein Fisch rausgezogen. Und im Hintergrund hast du einen gesehen, der die Fische da gerade wieder reingeworfen hat. Jedenfalls, das Teil hat mich irgendwie fasziniert. Und was mich noch fasziniert hat und was ich eigentlich auch wirklich gerne mal ausprobieren würde, ist das Miracle Blade Messerset. Ach, da gibt es so viele Messersets. Ja, aber nicht so wie das Miracle Blade. Damit die, kannst, die du zeigen gefrorene, ja immer, damit dann kannst du gefrorene Tomaten-Dingsdosen, Konservendosen mit gefrorenem Tomatenpürierzeugs durchschneiden und danach kannst du noch irgendwie irgendwas filetieren. Das sagen die da drüber. Ich will weder Dosen durchschneiden, noch will ich irgendwas filetieren. Aber ich will dieses Messerding mal irgendwie in der Hand haben. Oder wer Erfahrung mit Miracle Blade Messerset hat, soll mal irgendwie Bescheid sagen, ob es wirklich so geil ist, wie ich mir das vorstelle. Oder wie die also, das marketingmäßig darstellen. Bei den Küchengeräten fällt mir auch noch was ein, und zwar der Rocket Chef. Der Rocket Chef ist ein Universalzerkleinerer, der handbetrieben ist, aber der eine dreifache Übersetzung hat. Wird er von diesem komischen, tuntigen Schweizer Typ da gemacht? Nee, das war irgendwas Amerikanisches. Und das Geile ist dann immer, da gibt es ja dann auch irgendwie so, so Gurkenhobel, ja, mit verschiedenen Aussätzen. Und das Geile ist immer, wenn die das dann so reiben, ja, dann haben sie dann so Stifte, so Karottenstifte, und dann haben die so einen Karottenhaufen, und dann nehmen sie immer so, dann greifen sie da rein und heben das immer so hoch. Ja, so als ob sie so ein, was weiß ich, so ein Ei kleppern würden, als ob sie irgendwas kneten würden, um zu zeigen, wie toll das schneidet. Und bei dem Rocket Chef, dann haben sie dann 4, 5 verschiedene und sagen, was sie alles machen können, und einfach nur rein damit und zack, und dann fängt der an zu drehen. Und dann denkst du dir, ja, mache ich am Anfang, und dann, was mache ich dann damit? Also wenn du dann logisch drüber nachdenkst, das benutze dann einmal und dann wie mit einem Sandwich-Toaster. Und also ich muss sagen, Sandwich-Toaster war bei mir, ich hatte glaube ich in meiner Laufbahn 3 Sandwich-Toaster. Und die ersten 2 sind relativ schnell verrottet und hätten selbst weglaufen können, weil diese Dinger immer einsauen. Aber jetzt so der aktuelle Sandwich-Toaster, den wir haben, da haben wir irgendwie die Abmachung gemacht, dass ich mir einen kaufen darf, wenn ich darauf aufpasse und den nach jeder Benutzung irgendwie putze oder kurz abwische oder sonst was. Und seit ich mich konsequent daran halte, habe ich eigentlich Spaß an dem Ding. Hast du einen, bei dem man die Platten rausnehmen kann, die heiß werden? Ich habe das billigste Sandwich-Toast-Ding, was es überhaupt nur gibt. Ja, wir haben so ein 3-in-1-Ding. Das ist ein Sandwich-Toaster. Das ist ein Kontaktgrill und ein Waffeleisen. Boah, Waffeleisen wäre natürlich auch was. Ja, und das Tolle ist, du kannst es dann, du benutzt es dann auch oft, weil manchmal machst du dann Sandwich-Toast, ja. Und manchmal machst du Waffeln. So einen Kontaktgrill haben wir noch nicht benutzt. Aber du kannst die Platten dann eben rausnehmen und dann kannst du die Sauerei auch besser wegmachen. Ja, das hat natürlich einen Vorteil. Aber kennst du den Rocket Chef? Den Rocket Chef kenne ich ja. Den kannst du auch in die Spülmaschine stellen und der ist mikrowellenfest. Ich bin Fernsehjunkie, wenn es irgendwann irgendwo mal lief. So, jetzt kommt also die... Also jetzt inzwischen nicht mehr, aber vor diesem ganzen Internet-Quatsch. Jetzt kommt die Quizfrage. Kennst du Quick and Bright? Quick and Bright ist so ein Fleck-Wegmachzeug, so ein bisschen genau. wie OxyClean oder wie das andere Zeug heißt. Ja, irgendwie so ein Stein oder so, dass du da irgendwie mit dem Schwamm reingehst und dann trägst du da was ab, dann entsteht Schaum und mit dem Schaum reibst du das. Das Geilste sind ja in diesen Werbeveranstaltungen immer diese, ich denke, dass da ganz, ganz viel irgendwelche Chemietricks sind. So, wenn du dir deinen ersten Chemiekasten kaufst, ist da so das Experiment 2, mache Wasser, schütte Pulver A hinein, ohoho, es wird rot, schütte Pulver B hinein, ohoho, es ist wieder klar. Und ich glaube, dass die bei diesen ganzen, egal ob es Waschmittel oder OxyClean oder Quick and Bright oder sonst was. Ach, dieses Quick and Bright, das war noch mehr als nur Waschzeug. Das war auch irgendwie gleich Handwaschpaste und leck mich am Arsch alles Zeug. Ne? Aber ja, ich habe das mit dem Kumpel angeguckt. Die haben gesagt, guck mal, die Tante, die das erzählt, die wäscht bestimmt auch ihre Haare damit. Aber bei diesem ganzen Waschzeug glaube ich, dass die mit diesem Zaubertinteneffekt arbeiten. So, hier, wir haben hier das Wasser und da schütten wir jetzt scheiß Pflaumensaft rein und oho, jetzt ist der Fleck ganz braun und jetzt geben wir noch ein bisschen Weißwein drauf und danach, wer kennt das nicht aus dem Haushalt, man spritzt sich mal gleichzeitig Essig und Zitronensaft da drauf und tschack, bumm, schnell mit dem Tuch drauf und dann ist es weg. Ich glaube, so funktioniert es. Ja, am besten sind doch noch diese Marktschreier, die ihre Putzteufel dann auch nochmal empfehlen. Wenn du irgendwie so auf so einen Markt gehst und dann gehst du durch die Gänge mit den Schweinen und den Hühnchen und der nächste Gang ist dann Putzmittel. Und dann hast du einmal den Gurkenhobel, Putzmittel, was noch? Socken, nee, Socken nicht. Gurkenhobel, ach genau, dann gibt's so ein, kennst du diesen Mop, würde ich jetzt mal sagen. Also du hast da so einen Schaumstoff vorne dran, der saugt sich damit Wasser voll, damit kannst du wischen. Und dann hast du so einen Hebel. Kannst ihn ausfringen automatisch. Genau. Ja. Ich kenn's alles. Okay, noch eine Frage. Kennst du Motor-Up? Nee, aber nur, weil ich mich nicht für Autos interessiere. Aber warte. Motor-Up, das war so ein Öladditiv, oder? Ja, und die haben dieses Zeug in diesen Motor gekippt, haben den Motor in einen Eisblock eingefroren und haben den Motor dann gestartet. Sehen Sie, mit Motor ab funktioniert alles. Ey, Alter. Oh, aber ich glaube, ich will so Teleshopping machen. Ich dachte, du wolltest irgendwie so Sounddesigner, Soundtyp bei 9 Live werden. Ja, irgendwie sowas Krankes. Teleshopping-Produkt-Erfinder. Und dann fragt man sich doch, das muss sich ja lohnen, weil irgendwelche Idioten kaufen das ja dann auch, ne? Die ganze Welt ist ja voll mit Idioten. Guck uns an, guck Leute um uns rum an. Meinst du, wir sind Idioten? Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, man selbst und die Peer Group, in der man sich aufhält, die hält alle anderen für Idioten, wird aber im Gegenzug von den anderen auch für Idioten gehalten. Von daher besteht eigentlich die ganze Welt nur aus Idioten. Und da muss man sich halt nur die richtigen aussuchen oder eine relativ große Zielgruppe. Du meinst Fußballer? So. Ja, oder Motor ab, Idioten mit einem Motor. Ne? Oder, was hatten wir hier? Kitchenhobel-Ding, ne? Idiot mit einer Küche. Ja, und dann... Podcast, Idiot mit einem MP3-Player. Ja, aber was würden wir denn im Teleshopping kaufen? Was würde uns denn faszinieren? Ja, wie gesagt, ich ja noch das Miracle Blade, oder meinst du jetzt Produkte, die es so noch nicht gibt? Ja, die es noch nicht gibt. Oh, Produkt erfinden. Ja, das ist so schnell geht es nicht. Dann produzieren wir hier wieder Stille. Also ich fände ja rollbare Displays cool. So ein rollbares Telefon. Ja, aber das ist ja auch schon irgendwie was mehr oder weniger in der Entwicklung ist, oder? Ja, ich habe davon gehört. Ich will dann eher, weiß nicht, ich will dann eher so dieses, keine Ahnung, aber das ist wieder nichts, was dem Teleshop, na, obwohl, du könntest die Chips im Teleshop verkaufen, hier so wie bei Matrix, ne, wo du mal kurz Kung Fu in den Kopf reingeladen bekommst über deinen komischen Adapter. So, und dann, wenn es die Technologie gäbe, dann würde ich zum Beispiel sagen, man könnte enorm viel trollen bei dem Verkauf von den Daten sozusagen. Also hier, ich verkaufe dir die Kung-Fu-Karte. Und dann kannst du halt crazy Show machen. Hier, das kann er vorher. Guck, haust ihm eine rein, fliegt er in die Ecke. Jetzt hier, aber wenn du den Kung-Fu 2.0 drauflädst, ne, dann kann er den, wie heißt der Chuck Norris? Dragon Side Spin Kick. Roundhouse Kick. Ja, genau. Chuck Norris sucht das Heu im Nadelhaufen. Ich glaube, ich würde, wenn es die Technologie gäbe, würde ich mir Leute suchen, wenn ich es nicht selber könnte, die das hacken könnten. Und dann würde ich den Leuten irgendwelche Fetische aufspielen. Fetische? Du meinst für Strumpfhosen oder ja, so? Ja, zum Beispiel. Oder so, keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben Fetisch für Strumpfhosen, oder? Ja, natürlich, es gibt auch Leute, die haben Fetisch für Windeln oder sowas. Boah, Alter. Du weißt, dass ich ein stark bildlich ausgeprägtes Gedächtnis habe. Soll ich das Two Girls One Cup Video in Shownotes verlinken? müssen die Leute selber nachsuchen. Jedenfalls sowas, weißt du? Gehst an einem vorbei, zack, bumm, kriegt er eine kleine Störung. Von mir aus auch nur temporär, weißt du, mit so einem Timer, der runterläuft, in 10 Minuten ist er wieder normal, aber ich glaube, das wäre was, da könnte man Spaß mit haben. Also ich würde ja gerne wissen, was die anderen Leute denken. So diese Filme mit Gedankenlesen finde ich immer ziemlich cool. Genauso wie Filme mit Zeitreisen. Aber so Gedankenlesen, so fand ich schon immer toll, was Frauen wollen oder ja, Heroes. Auch, ist ja auch der wäre mir jetzt als erstes eingefallen und danach erstmal nichts und dann abstrahiert die Reise ins Ich. Boah, die Reise ins Ich mit Dennis Quaid, ne? Ja, und ist das Nick Moranis, oder? Ah, das weiß ich gar nicht. Ja, der Kleine, der auch in dem Little Shop of Horrors Musical mitspielt. Ah, weiß ich nicht, genau. Boah. Ja, nee, Reise ins aber Ich, die toller Film. Hatten sie irgendwie damals, als der rauskam? Weißt du, wann der rauskam? 83? Weiß ich nicht. 83 würde ich sogar ein ganz kleines bisschen zu früh. Mich würde jetzt mal ganz kurz interessieren, das google ich gerne mal nach, wann der rauskam. Mhm. Und ich google mal was anderes nach. Aber mit Dennis Quaid, um jetzt noch diese Pause zu füllen, kann ich auch sehr, sehr, sehr The Frequency empfehlen. Das ist toll. Den habe ich auch, ja, der war gut. 87 kam der raus, die Reise ins Ich. Wie alt war ich denn? Ja, und jetzt müsste der noch... Was hat der denn für eine FSK? Also Dennis Quaid spielt Lieutenant Tuck Pendleton, Martin Short... Short. Martin Short spielt Jack Putter. Und Mac Ryan ist auch dabei, das wusste ich das gar nicht. Das ist gar nicht der, den ich meinte. Dann ist es nicht der ich meinte. Reise ins Ich ist mir hängen geblieben als mehr oder weniger erste illegale Aktion, oder nicht illegale Aktion, aber illegale Halb- oder Verpeilungsaktion mit illegalem Resultat, an die ich mich so erinnern kann, weil, wann 87? 87, ja. 87, da war ich 11. Und der ist ab 12 freigegeben. Und die hatten das im Kino irgendwie falsch ausgeschildert und als der rauskam oder bei uns ins Kino kam, wusste ich das, dass der ab 12 ist und war ganz traurig, dass ich da nicht rein konnte, weil ich zu klein war. Und dann hatten die den am ersten Tag, weil sie es verpeilt haben, als FSK 6 Jahre ausgeschrieben. Dann bin ich ja irgendwie reingekommen. Und alleine? Spät, ja, nee, mit meinem Nachbarn, Freund. Ah. Der aber nur ein Jahr älter war als ich. Und einen Tag später war er dann als 12 ausgeschrieben. Und dann war ich der Held. Habt ihr euch gefreut? Da war ich voll. Er nicht, er war schon 12, aber ich hab mich gefreut. Ah. Ja, der war toll. Also da wird ja dann, also wer den Film nicht kennt, da geht es darum, dass einer ganz klein geschrumpft wird. Aller Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und dann kommt seine Spritze und wird jemand anderem injiziert. Du glaubst im Ernst, dass irgendjemand diesen Film nicht kennt? Also das halte ich echt für relativ unwahrscheinlich, auch weil er schon so alt ist. Oder? Ja, aber ich kenne ja auch alte Filme nicht. Ja, kennst, aber ich kenn kennst ja. du Lisa, der helle Wahnsinn? Nee, aber der ist ja auch scheiße. okay. Aber, okay, welche Filme sollen wir noch kennen? Kennst du Ghost Nachricht von Sam? Nee, aber bei Reise ins Ich wollte ich noch ganz kurz anmerken, da gibt es so eine Stelle, das habe ich als Kind nie gecheckt, da war dieser Typ, der sich die Arme abnehmen konnte. Also der sich die Hand abnehmen konnte und konnte ja da irgendwie so eine, wie hieß der denn, der Mr. Claus oder so, der auch dieses weiße Auto hatte, der sich da auch diese Pistole dann draufgeschraubt hat. Und dann aus dem... Du redest aus aber dem, nicht von Inspector Gadget. Nee, der dann aus dem Handschuh raus schießen konnte. Erinnerst du dich an den? Das war der Böse, der hinter denen her war. Es gab einmal diese lockige Frau, die verfolgt hat, und diesen alten Wissenschaftler. Und dann... Der Typ, der auch geschrumpft wurde und dann das Raumschiff innen drin bekämpft hat. Daran kann ich mich nicht erinnern. Alter, guck den Film nochmal. und wenn du den nochmal guckst, dann kannst du auf diese Stelle achten, wenn dieser böse Typ dann irgendwie kommt und was erzählt und hier, wie es jetzt weitergeht und so. Ne? Da sitzen die in so einer ganz, ganz offenen, weiten Fabrikhalle. Er und diese Tussi. Und die sagt dann hier so, bla bla bla, wir machen jetzt weiter und hier, der und der Plan. Und dann nimmt er seine Pistolenhand ab, ne? Und steckt sich einen Vibrator drauf. So, das war jetzt der Clou. Guckt euch alle das vielleicht. Nein, ist das vielleicht. Ist alles Reise ins Ich. Guck. Guck, du Schwein. Ist es vielleicht der Cowboy? Heißt er da so in dem Film? Nee, der Cowboy ist ja der, von dem die Identität dann angenommen wird, den sie außer Gefecht setzen und in die Badewanne legen. Bist du sicher, dass wir vom gleichen Film Ja, reden? Der Cowboy will den Chip ankaufen, den Miniaturisierungschip, und kommt angeflogen im Flughafen. Und er wird abgeholt von der McRyan ins Hotelzimmer gebracht, kriegt einen übergezogen und wird nackt in der Badewanne gefesselt. Dann kommt der Typ, der das Raumschiff drin hat, vor den Spiegel, guckt sich den Typ in der Badewanne kurz an, und der im Raumschiff, der Dennis Quaid, sagt: Ja, hier, ich mach jetzt mal hier Sensoren-Scheiß. Und dann schüttelt sich dieser kleine Typ total durch und hat danach das Aussehen vom Cowboy und die Stimme. Ah, ja, da ist was. Und weißt du, was das Irre ist? Der Cowboy wird von Robert Picardo gespielt. Und Picardo ist der Doktor aus Voyager. Aber mit Star Trek bin ich nicht grün geworden. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt, weil wir gerade das Thema hatten, du glaubst jetzt nicht, dass jemand diesen Film nicht kennt, dann kennst du bestimmt auch nicht alle Star Trek-Filme, oder? Ich glaube, in irgendeiner Jugend, Entschuldigung, in irgendeiner Jugendfilm, oder wir mieten uns irgendwie einen Raum, oder wir kriegen einen Raum an der Schule und machen Filmvorführungen. Auch noch so hier diese VHS vor DVD-Zeit und so. Da hatten irgendwelche Freaks, die auch so Rollenspielnächte und sowas gemacht haben, irgendwie so einen Physikraum oder so einen Chemieraum, wo du halt auch so aufsteigende Sitze hast. Und haben da halt einen relativ großen Fernseher reingeschoben, und dann lief halt eine komplette Nacht alle Star Trek-Filme durch. Und da warst du dabei? Da war ich ein Teil dabei. Hab's dann aber irgendwann mich mit anderen Sachen beschäftigt. Wahrscheinlich die Leute getrollt oder so. Und dann hast du die ganze Zeit gesagt: Luke, ich bin dein Vater. Und dann haben sie gesagt: Du Penner, ist doch gar nicht Star Trek. Also, nee, da zu denen. Ich glaube, ich habe es mal gesehen, aber da ist nichts haften geblieben. Ich weiß, dass die Borg einen Würfel haben und so ein, das war es auch, glaube ich. So schon. Ein Zauberwürfel. Ja, so ungefähr, genau. Ja, die Reise ins Ich, den gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Im Original heißt es übrigens Inner Space. Ah, ich bin kein Originalfilmgucker. Nee, aber ich finde es ganz interessant, wie die heißen. Ja, das kann ich mir auch nie merken. Inner Space, das Ganze. Aber du kennst Lisa, der helle Wahnsinn? Kennst du, aber sagst, der ist scheiße? Ich kenne ihn nicht. Also wer auf 80er Teenie-Komödien steht, so wie The Breakfast Club oder so, ich finde ja Lisa, der helle Wahnsinn, viel besser. Der soll sich das mal angucken. Ich kenne weder den einen noch den anderen. Macht Spaß. Ich kenne dann eher wieder die 60er-Jugendfilme, so Pepe, der Paukerschreck. Ja, saugeil. Da hat auch in einem hat mal Uschi Glas mitgespielt. Ja, aber ich weiß nicht, es ist, glaube ich, lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, die funktionieren inzwischen auch nicht mehr so. Pepe Niednagel, ja, man hat dann diese wunderbaren Filme und dann guckt man sie sich nochmal an. Aber das ist ja immer wieder das Gleiche. Das hatte die auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Ja, aber ich glaube euch, dass es auf die Sache ankommt. Weil es gibt durchaus alten Scheiß, den man sich immer wieder angucken kann, aber dann gibt es auch Sachen, die halt nicht mehr funzen. Ja, also ich glaube, wenn wir beim Thema Star Trek sind, ich glaube, die alten Serien, die braucht man jetzt nicht so angucken. Ich habe das mal probiert und das ist dann so ein Pflichtbewusstsein. Ich gucke das jetzt zu Ende, weil ich mir das jetzt irgendwie ausgeliehen habe. Ich habe mir das mal ausgeliehen von einer Online-Videothek, von Love Film. Kennst du Love Film? Ja, Also ich weiß, was die so machen, und als ich zuerst den Namen gehört habe, habe ich mich gefragt, was machen die denn? Ja, also ich fände es ja toll, wenn man irgendwann mal Filme so kaufen könnte, wie man jetzt MP3s beispielsweise bei Amazon kaufen kann. Ich will einen Film gucken, ich sag hier, Film, ich lade ihn runter, bezahle da meine, was weiß ich, 8 Euro, und bin dann glücklich. Warum gibt's das immer noch nicht? Warum? Warum ist es immer noch diese Streaming-Scheiße? Ja. Jetzt müssen wir uns schon wieder über die ganzen Rechteverwerter aufregen. Ja, nee, dann. Ja, nee. Machen wir mal hier Schneeschaufel, ne? Ja, Schneeschaufel, hat ja. Hat schon geschneit bei dir? Nee, noch nicht. Ich, auch noch keine Flocke gesehen? Noch nicht mal eine Flocke gesehen, ne? Ich hab zumindest hier schon Flocken gesehen. Mal irgendwie letzte Woche irgendwann einen Abend, 10 Minuten lang gab es hier Flocken. Ja, also ich stehe auf Schnee. Und ich fand es auch toll, wenn er irgendwie auf dem Feld liegt oder auf der Wiese und man einen Schlitten fahren kann oder so. Ich bin kein Freund vom Skifahren. Freund von Eis. Aber dieses Schneeschippen ist schon ziemlich scheiße. Und ich verstehe dieses bescheuerte Gesetz auch nicht. Und wenn jemand vor meiner Tür hinflackt, dann muss ich dafür gerade stehen, dass er hingeflackt ist, weil da Schnee ist. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das eigentlich? Angenommen, es fällt Schnee. So, das ist ja noch nicht mal so was Spektakuläres. Und dann schaufel ich morgens und dann schneit es aber weiter. Und dann kann ich erst abends schaufeln, weil ich ja arbeiten will. Dann musst du so viel arbeiten, dass du dir einen Schneeschaufler engagieren kannst. Ja. Ich weiß es nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, das Problem, also haben wir hier zumindest letzten Winter auch gehabt, weil es gab eine Woche, da hat es extrem geschneit und das war die scheiß Woche, wo ich Schneeschaufeldienst hatte. Ah, okay, ihr teilt das auf, oder was? Aufs Haushalt. Okay. Ja, irgendwann wusste man ja nicht mehr, wohin mit dem Schnee. Was hast du damit gemacht? Ich glaube, wir haben hier einfach so ein. Wir haben hier halt noch einen Parkplatz und vorm Haus und es gibt auch noch Garagenplätze. Und als es so geschneit hatte, waren die Parkplätze vorm Haus halt frei. Und ja, nachdem da halt irgendwie 2 Meter hohe Schneebeseitigungsstelle war, waren die dann halt auch weiterhin frei, bis der Schnee wieder weg war. Also, ich habe mir dann irgendwann gedacht, also, wenn es jetzt noch weitergeht, dann kann man nur mit dem Schnee noch. Irgendwie eine Mülltonne holen und dann packst du den Schnee da rein und dann wirfst du da, dann machst du die Mülltonne von unten warm. Benzin drüber und anzünden. Ist nie brennenden Schnee. Benzin ist wahrscheinlich zu assig umwelttechnisch, aber so mit hochprozentigerem Alkohol machst du da viel kaputt. Ich habe ja, wie gesagt, in Chemie keine Ahnung, aber wäre das nicht irgendwie eine Maßnahme? Gut, das ist wahrscheinlich. Dieser reine Alkohol, der ist wieder teuer wegen irgendwelchen Steuern. Dann gibt es noch hier so Methanol oder sowas, ne? Wo noch irgendwie Zeug drin ist. Naja, es gibt auch diese Eyesprays. Also wenn du keinen Bock hast, dein Auto frei zu kratzen, dann kannst du dann auch so ein Spray nehmen und ich glaube, da ist auch sehr viel Alkohol drin. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich das benutze, ist das jetzt ist das Bio oder normal? Kennst du Bio oder normal? Da bin ich immer wieder bei Filmen. Egal. Also ist Otto. Also ich habe auf jeden Fall damit jetzt mal geliebäugelt. Ich liebäugel mit einer Schneeschaufel, weil ich habe noch keine. Und dann will ich mir ein super Sondermodell kaufen, weil wir haben schon so super Sondermodell Gartengeräte und zwar von Wolfgarten. Wenn man mal im Baumarkt gegangen ist, dann sieht man das, weil die haben benutzen sehr viel Rot und Gelb und die haben so einen Stiel und darauf kannst du dann, der Stiel ist nämlich variabel. Und dann kannst du verschiedene Sachen draufstecken und auch eine Schneeschaufel. Und das Zeug hält dann aber auch lange. Ich finde, wer billig kauft, kauft zweimal und da habe ich keinen Bock drauf und deswegen kaufe ich mir lieber teures Zeug und habe da irgendwie Spaß dran. Und habe nur einen Stiel bei mir im Keller stehen und 1000 Aufsätzen. Das kann ich gleich zweifach bestätigen, weil erstens, wo du es jetzt gerade erzählst, ich habe letzten Winter in der Woche 2 Schneeschaufeln gefetzt. Ist der Stiel gebrochen? Bei der einen ist der Stiel gebrochen. Und bei der anderen war, das war so eine, die vorne halt aus Plastik ist und nicht aus Holz oder aus Metall. Ja. Und das hat es halt zerrissen. Das war noch nicht mal beim normalen Schneeschaufeln, sondern das Garagendach haben wir freigeräumt, weil es einfach so viel Schnee da drauf war, dass wir Schiss haben, dass es durchbricht oder irgendwas. Ja. Und dann haben wir halt diese ganze die Fläche oben freigemacht, die halt normalerweise schon glatt ist wie irgendwas, also so, dass du halt nicht irgendwie wie beim Bürgersteig am Bordstein hängen bleibst oder sonst was, sondern wirklich auf einer geraden Fläche halt geschippt hochheben wollen. Und das war so schwer, dass vorne dieses Plastik auseinandergerissen hat. Ach, Scheiße. Und das war eine von diesen Billo-grünes Plastik vorne Schneeschaufeldingern. Ja, aber die Frage ist ja, wird es dieses Jahr wieder so viel Schnee geben? Das sieht ja nicht so aus. Da gab es doch, was war denn, letztens war doch irgendwie so ein, was war denn das für ein Tag? War das Nikolaus? Nee. Also letztens war schon Nikolaus. Ja, aber es gab so eine Bauernregel. Ich glaube, das war mit Nikolaus. Wenn es am Nikolaus bleibt, warte mal, suche ich mal raus, sage ich dir gleich. Ja, also ich habe ja mal so eine Unterhaltung, es gibt ja diese, war das im ZDF oder ARD, das philosophische Quartett. Und da haben sie auch über die globale Erderwärmung und Klima und so weiter geredet. Mach erst noch weiter. Und dann hat auch einer gesagt, der irgendwie ein Buch Klima geschrieben hat. Das können wir auch nochmal raussuchen, was es war. Das war ganz interessant. Ich habe irgendwie einen Professor sogar. Hat dann gesagt, ja, viele regen sich dann über Klima auf. Es stecken aber auch einige Chancen da drin. Also es wird in vielen Regionen höchstwahrscheinlich mehr regnen. Wie das jetzt genau zustande kommt, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber was ich doch beeindruckend fand, war die Aussage, es könnte sein, dass die Sahara aufgrund der Erderwärmung, die übrigens nicht unbedingt von dem Mensch kommt, das ist ja immer noch umstritten, dass es wärmer wird, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so umstritten, aber dass es unbedingt vom Mensch kommt, ist, glaube ich, noch umstritten. Und dann hat er gesagt, ja, es kann sein, dass die Sahara irgendwann grün wird. Und dass Menschen natürlich umsiedeln müssen, weil es in anderen Gebieten unerträglich wird zu leben, dass es da wieder Wüsten gibt, aber andere Wüstengebiete könnten doch wieder grün werden. Also das ist wieder so ein, unter dem Strich kann man sagen, nur mal ein bisschen gelassener werden, es passt schon. Alle mal eins weiter nach rechts rücken. Genau. Ja. Wie war das Wetter an Nikolaus? Regnet es an Nikolaus, wird der Winter streng, ein Graus. Trockener Sankt Nikolaus, milder Winter rund ums Haus. Regnet es an Nikolaus? Ich war ja nikolausmäßig unterwegs. Es war morgens regnerisch und danach trocken. Das heißt, wir bekommen erst einen strengen Winter bis Neujahr und danach wird es mild. Ja, aber was heißt denn nicht strenger Winter? Streng, kalt, Eis, brutal, Antarktis, schwer, Polarkreis, Rentiere. Da habe ich letztens so einen tollen Comic gesehen. Da hat das, sagt das Rentier, du siehst das so von hinten, so vom Hintern. Und dann steckt der Santa dem Rentier im Hintern. Und dann sagt das Rentier, oh, Santa hat so stark gebremst. Ich kenne das Ganze, wo der Nikolaus und ein Rentier vorm Rechner sitzen und hinten liegt so ein. Es sieht auf den ersten Blick aus wie so ein Rentierfell und der Nikolaus schimpft irgendwie, wer von euch hat wieder die Rentiergummipuppe unter die normalen Geschenke geschmuggelt? Ich lasse meine Kreditkarte hier nicht mehr liegen. Die Rentiergummipuppe. Das wäre zum Beispiel auch wieder so ein Ding, was ich über Teleshopping verkaufen würde. Aber an wen denn? An Hunde? An Idioten, die auf Rentiere stehen. Ach stimmt, das hat ja jeder, es gibt ja alle Fetische. Ob es Leute gibt, die auf Türklinken stehen? Ich weiß es nicht, aber dann brauchst du halt nur das Fetisch-Device. Also das ja. Du meinst das Trollen, dass du dir jemanden initiieren kannst, genau, dass er auf den Fetisch, steht? Den Fetisch-Implantator. Stell dir mal vor, du bist ein Türklinken-Fetischist und kommst zum Vorstellungsgespräch, ja? Und dann gibt es so eine Türklinke, die dich anmacht. Und dann fängst du an, dich erstmal an der Türklinke zu reiben. Was machen sie da? Ja, und genau dann muss der Timer ausgehen. Ja, aber bedeutet aber harter Winter, dass es auch viel Schnee geben wird? Ich weiß es nicht. Das ist. Ich würde sagen. Du würdest sagen. Ich würde sagen, das ist Definitionssache, aber wahrscheinlich ist es nur die Definitionssache von dem Mensch, der die Regel aufgestellt hat. Ja, aber harter Winter klingt halt nach kalt und mies. Naja, okay, ich warte mal mit dem. Also ich werde mir auf jeden Fall noch eine Schneeschaufel besorgen. Und dann so eine von der. Ja, dann ist die Frage, nimmt man dann eine mit aus Plastik oder aus Metall? Ja, Plastik nicht, wie gerade schon gesagt. Und Metall weiß ich auch nicht, halte ich glaube ich zu für, ist zu schwer und sowas. Was würdest du dann nehmen, Holz oder ich was? Ich würde eigentlich, also ich habe letzten Winter die beste Erfahrung mit meiner Holz- oder mit der Holzschneeschaufel hier im Haus gemacht. Wir hatten eine aus Plastik, die habe ich gefetzt, wir hatten eine aus Metall, da ist der Griff gebrochen, die aber uralt war, also das war so eine von vor den letzten zwei Kriegen. Ich glaube, die Garage oder das Haus wurde um die Schneeschaufel rumgebaut. Vor den zwei letzten Kriegen gab es ja noch gar keinen Schnee. Jetzt warte mal. Wo ist die? Ja. Gut, dann gucke ich mal, ob es einen Aussatz aus Holz gibt von Wolfgarten. Die Geräte kann ich übrigens sehr empfehlen. Ja, aber hast du, ja. wenn du da mit verschiedenen Aufsätzen arbeitest, hast du da ja nicht irgendwie so einen zwangsschwachen Punkt? Ich würde jetzt nicht sagen Sollbruchstelle, aber... Ja, das ist ja richtig Metall. Das klingt ja richtig schön ein. Ah, okay. Weil du kannst ja auch irgendwie, wenn du so einen Holzstiel normal hast und dann ist ja irgendwie dieses Plastik eingelassen, dann kannst du ja auch sagen, irgendwie traue ich dem nicht. Aber das ist schon, geht schon ordentlich in den Stiel rein und ist dann auch fest. Also ich werde es ausprobieren. Wenn es bricht, dann melde ich mich. Dann schreibe ich das in die Kommentare und schreibe auch Wolfgarten direkt, was sie für eine Scheiße bauen. Nee, du musst auf deren Facebook-Seite schreiben, was für eine Scheiße. Sozialer Druck. Ja. Dann kommt einer und sagt, es gefällt mir. Ja, warum gibt es bei Facebook nicht, gefällt mir nicht? Weil das dann so eine Mobbing-Plattform wäre. Weißt du, bist ein Mädchen in der 7. Klasse, meldest dich bei Facebook an, kriegst 700, gefällt mir nicht. Ich glaube, ist da nicht gerade jetzt auch bei einem dieser komischen VZ-Netzwerke sowas, dass die so eine Funktion hatten, dass du genau halt sagen konntest, Daumen hoch oder Daumen runter, und das hat dahin geführt. Also ich weiß nicht, ob direkt die Leute gewotet wurden, aber ja, genau, das war Schüler-VZ und du konntest sagen zu dem Typ, also ist ja hier so Plattform für Schüler, ne? Ich kenne mich da nicht aus und habe da keinen Account und weiß nicht, wie das läuft, aber du kannst da halt irgendwie dann die anderen Leute bewerten, und das Kriterium war irgendwie so, ja, hier ist es jemand, mit dem du cool in der Pause Zeit verbringen kannst oder eher nicht so. Und es ist halt prädestiniert dafür, irgendwie Leute anzuekeln. Ja, aber du musst es ja dann irgendwie so machen, dass du es nur für Beiträge von Leuten machen kannst. Nee, das war, also gerade bei diesem Schüler-VZ-Beispiel war es explizit so, dass du gefragt wurde, oder dass die Frage halt war, ja, hier, ist der Typ in der Pause cool oder ist er nicht cool, Daumen hoch oder Daumen runter. Ach du Scheiße. Und da gab es dann halt Aufschrei, weil halt irgendwelche Leute dann halt, ne, kannst dir vorstellen, wie es so ist. Ja, also ich muss da sagen, ich möchte nicht in der heutigen Zeit zur Schule gehen. Wenn du da noch irgendwie Pech hast oder so, dann bist du ja total im Arsch. Hattest du Kontakt mit dieser Internetseite iShare Gossip? Ist das nicht diese Mobbing-Plattform? Ja, genau. Wo irgendwie bundesweit jede Schule eingetragen war, und wenn sie nicht da war, konnte sie halt eingetragen werden, und dann konntest du halt anonym posten, ey, hier, die Chantal treibt's mit jedem und am besten auch mit zwei gleichzeitig. Und dann konnten die Leute halt drunter schreiben, ja, stimmt, mit mir auch. Und die wurde ja, ich glaube, die wurde irgendwie zuerst verboten, und dann haben die Leute noch Drohungen bekommen, und dann sind die irgendwie offline gegangen. Die Chantal. Ja, die ist eh offline. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das mal irgendwie bei so einem Magazin vom dritten Programm gekriegt. Aber komisch ist ja dieses Phänomen, dass wenn Frauen viele Kerle haben, dann sind sie eine Schlampe. Und wenn Männer viele Frauen haben, sind sie der King. Aber sind sie wirklich der King? Ich meine, das war wahrscheinlich so in der Jugendzeit oder ich würde jetzt aus meinem sozialen Umfeld nicht sagen, wenn ich von jemandem wüsste, hier, der schleppt jeden Tag eine andere ab, der ist jetzt voll der Held. Wenn ich irgendwie jetzt noch 18 wäre, würde ich sagen, oh ja, das will ich auch. Also verstehst du, ich glaube, dieses Klischee existiert einfach so lange. Also ich persönlich kann mir einfach kein Urteil darüber erlauben, oder ich weiß nicht, was ich davon denken soll, weil ich denke, da bin ich einfach rausgewachsen. So, das ist nicht mehr aktuell. Oder? Ja. Weil ich glaube, es ist, ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, würde ich überhaupt nicht widersprechen, also... Ich glaube auch, wenn man da so ein bisschen älter wird. Ich glaube, das ist nur so ein Atze Schröder-Mario-Bart-Ding. Ja. Es gibt ja Leute, die werden nie älter. Also die werden, der Körper wird älter, der Geist wird eher jünger. Ja. Wobei ich mich jetzt auch nicht als alten, weisen Geist sehen würde. Aber man merkt doch schon, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, so 10 Jahre, ja, da ist schon was passiert. Ja. Oder? Denke ich doch schon. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon, hatte ich das hier schon? Ich glaube, das hatte ich nur mit meiner Frau irgendwann mal besprochen. Ich weiß nicht, so für mich. Verwechselst du jetzt den Podcast mit deiner Frau? Oh. Der mache ich halt auch, wie sagen wir, konzeptloses Abgeschweife. Oh, das klingt toll. Wenn das kein neuer Domainname ist, du. wie war das? Was waren denn für mich die? Ich habe, glaube ich, erzählt oder wir sind darauf gekommen, dass es für mich nur so ganz viele, ganz wenige Milestones im Leben gab. So Wendepunkte. Der erste Wendepunkt war halt so die erste Zeit, an die man sich erinnern kann. Also so Kindergarten. Vorher weiß man nichts. Das war so der erste Wendepunkt. Der zweite Wendepunkt, der war, lass mich kurz überlegen, der war, als ich meinen Rechner bekommen habe, meinen ersten. Nee, wirklich. Krass. Weil sich da einfach nochmal nicht alles verschoben hat, aber einfach was dazu kam, was so eine komplett eigene Welt war. So wie früher jemand gesagt hat hier, als das Auto erfunden wurde und ich während der Zeit gelebt habe, das hat halt mein Leben verändert. Das war so ein Ding. Und das nächste Ding war dann so, ich glaube, vor Rechner kam irgendwie noch Fernseher, weil ich halt echt so ein Medien-Junkie bin, dass ich den ganzen Teleshopping-Kram kenne. Von daher war Fernseher auch noch irgendwie so ein, oder Satellitenfernseher oder Kabelfernseher, also mehr als irgendwie 2, 3 Programme. Das war wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein Milestone im Leben. Und der danach war Internet. Oder Internet, Internet. Und seitdem fehlt mir das Nächste. Aber ist deine Hochzeit, deine Heirat nicht auch ein Milestone? Würde ich nicht, als Ereignis oder als, nee, eigentlich nicht, weil das bei uns vollkommen unspektakulär gelaufen ist. Wir wollten heiraten, sind ins Standesamt gegangen, wollten woanders heiraten, irgendwo, wussten noch nicht genau wo und wussten, dass wir uns dafür anmelden müssen. Also, haben sie gesagt, mach hinne. Ja, nee, und dann sind wir halt da hingegangen und haben gesagt, ja hier, wir wollen irgendwann in näherer Zukunft heiraten, wir wissen aber nicht genau wann und wo und wie. Und dann haben die gemeint, ja nee, so nicht, also müssten wir schon hier irgendwie schon mit Termin und so. Und dann guckt mich meine jetzt Frau so an, meinte so, ja dann nächsten Montag. Und ich gucke sie an, meinte so, ja nee, komm, das ist jetzt auch ein bisschen schnell, warten wir doch nochmal eine Woche. Also eine Woche länger. Machen wir Montag in 2 Wochen. Ja, und wer hat damit angefangen mit den Plänen, mit der Idee? Das hat sich so ergeben, so wegen Kind. Das war dann, das war mehr oder weniger erstmal ungeplant halt. Oder war für später geplant, noch nicht für jetzt. Dann ist es halt passiert und dann haben wir gesagt, ja, das passt eh alles und für uns ändert es nichts und so haben wir dann irgendwie noch weniger Stress. Weißt du, allein schon so diese ganzen erziehungsberechtigten Sachen oder Gleichstellung des Vaters oder sowas. Da hast du halt einfach viel weniger Stress, wenn du verheiratet bist. Und du kannst auch Steuern sparen. Und du kannst auch Steuern sparen, genau. Und da haben wir halt gesagt, nee, hier komm, dann machen wir das halt. Und dann sind wir da halt hingestapft und haben gesagt, hier, was, nächste Woche? Nee, übernächste Woche. Übernächste Woche sind wir dann da hingegangen. Ich vorher morgens noch in die Stadt gegangen und haben einen Blumenstrauß gekauft. Und die Lieferung bei dem Blumenladen war noch nicht da gewesen. Und dann meinte die Frau so zu mir, ja, wir stellen das dann zusammen sofort, wenn das kommt, hier so einen kleinen Strauß. Und sie haben doch bestimmt noch was vor. Und ich guckte die so an, meinte so, nee, ich nehme jetzt die Blumen mit, dann gehe ich duschen, dann gehe ich heiraten. Und also da seid ihr schon eine Ausnahme. Ja, ja, und dann sind wir zu zweit ins Standesamt, da war noch eine Standesbeamtin. Und dann hat es irgendwie eine halbe Stunde gedauert und danach sind wir Pizza essen gegangen, dann wollten wir Minigolf spielen, aber da hat es geregnet. Dann sind wir heim, haben Mittag Schlaf gemacht. Abends haben wir noch ein Eis gegessen, das war's. Und was ist mit Feier, Eltern? Nix. Unser Ding, mein Ding. Und was meint sie dazu? Ihr Ding, auch. Also wir waren uns da beide einig, dass wir das für uns zwei machen und es unser Ding ist und ja. Das ist und toll. Und wer dann nicht mit klarkommt, hat da halt ein Problem mit. Zum Beispiel meine Eltern hatten da eine gewisse Zeit ein Problem mit. War mir aber egal, weil das so meine Entscheidung war, die ich für mich getroffen oder wir für uns getroffen haben. Faszinierend. Deswegen würde ich sagen, war Internet in meiner Laufbahn ein größerer Milestone als meine Hochzeit. Weißt du, außerdem, nee, das sage ich jetzt nicht. Gut. Internet, ja, gut. Ja. Ich kann noch ein interessantes Thema anschneiden. Dann schneid das noch an und dann klinken wir uns danach so langsam aus. Genau, so hätte ich das auch gesehen. Und zwar war ich gestern im Theater. Und zwar geht es in Frankfurt, nicht nur in Frankfurt, auch in Wiesbaden und auch in anderen sehr sympathischen Städten gibt es das sogenannte Galli-Theater. Ganz kurze Frage, Zwischenfrage, wie viel Theater-Erfahrung hast du denn so? Wie viel ich schon gesehen habe? Ja, also, wenig. Mhm. Wenig. Okay. Ich habe regelmäßig, weil da ein guter Freund von mir oft mitgemacht hat, war ich bei der Frankfurter Uni und da gab es von den Anglistik- und Germanistik, mehr Anglistik-Studenten, jedes Weihnachten, und dieses wird es wahrscheinlich auch wieder sein, eine sogenannte Pantomime. Und das hat jetzt unbedingt nichts mit Pantomime zu tun, also da kommen keine weiß bemalten Leute auf die Bühne und tun so, als wenn sie... Genau. sondern es ist ein englisches, traditionelles Stück, aber etwas umgeschrieben, so dass es mehr eine Komödie ist. Und da gab es dann beispielsweise King Lear wurde aufgeführt. Und das habe ich oft gesehen und ja, mal so. Und ich kann mich auch gar nicht erinnern, wo ich da nochmal war. Und gestern war ich, wie gesagt, im Galli-Theater und ich kannte das vorher gar nicht. Bin dann nur durch meine Schwiegermutter in Spee drauf gekommen. Und dann dachte ich, ja gut, wie groß wird das Theater sein? Ja, ziehst du dir mal ein Hemd an und so weiter. Und dann sind wir dann dahin. Und dann waren das, warte mal, ich glaube so ungefähr 12 Plätze. Also es war, es war ein Wohnzimmer, ja, so ein Keller. Und dann sind da irgendwie so 12 Plätze, vielleicht sind es auch 14. Und dann stehen da Tische, dann kannst du dir kannst du ein bisschen Bionade kaufen. Gab auch nur eine Sorte Bionade, einen Pilz oder was weiß ich. Und dann ist da ein Stück gespielt worden. Und du hast da wirklich, also die Bühne war schon Bühne, da ist schon das meiste davon gespielt worden. Aber die Leute sind dann auch, die zwei Schauspieler, die das geschrieben und auch gespielt haben, sind dann auch durch das Publikum und haben das Publikum mit einbezogen. Da gab es dann einen Stuhl, der frei war, und dann hat der eine sich da auch hingesetzt und hat von dem Stuhl aus gebrüllt. Also er war dann in der Irrenanstalt. Das Stück hieß Ein Quantum Schmerzmittel. Ja, ich kann ja, ich hab keinen Bezug zu Theater. Ich war einmal in einer Theatervorstellung. Lass das irgendwann in der Pubertät gewesen sein, und das Ding hieß Karate Joe. So, ne? nach der Halbzeit bin ich dann gegangen, weil da keiner Karate gemacht hat. Also hast du noch nie Theater? Nee, gar nicht. Ah, das ist ja, also ich glaube, das ist was mir die, auch nicht liegt. Es ist die hohe Kunst der Schauspielerei. Ja, nee. Ja doch, aber es ist nicht so, also ich kann mich mit dem allein schon dahin zu gehen, ist sowas, was also gar nicht irgendwie in mein Weltbild passt. Weil du dann raus musst, oder warum? Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann mit der Kunstform nichts anfangen. Ich kann mit dem Umfeld, also wenn wir jetzt mal von dem Theaterding, was du dir jetzt da gerade angeguckt hast, absieht, ist ja Theater eher so halt immer ein bisschen größer und ein bisschen allemal Hemd und allemal Gläschen Sekt oder Gläschen Orangensaft in der Lobby und dann gehen die alle da rein und Theater ist für mich irgendwie so, es hat sowas von, das ist ja scheißegal, was die da vorne machen, sondern das ist so ein Sehen und gesehen werden Ding. Findest du? Finde ich. Ah, nee. Also da mir geht's da schon das Stück. Und ich glaube, das, was da gestern gelaufen ist, das hätte dir auch gefallen. Das war auch am Anfang ziemlich nerdig. Die Großmutter meiner Freundin war auch dabei. Und auch sie hat Spaß gehabt. Also das konnte man sich schon angucken. Das war wie gesagt, das ging, glaube ich, um 2000, ach, ich weiß nicht, also lange in der Zukunft. Und natürlich schön Gesellschaftskritik, die Leute sind nur noch online und so weiter und so weiter. Und dann hat er sich mit einem Krankenpfleger angelegt und musste deswegen dann in die Vergangenheit reisen, um sich dann bei dem zu entschuldigen. Und natürlich ist es bei der Zeitreise was schiefgelaufen, dann ist er in 2011 gelandet. Und dann hat man so seine Geschichte begleitet und es war Kabaretttheater und mindestens genauso viel Kritik wie lustig war da auch drin. Also ich glaube, es wäre schon was gewesen, mit dem du was anfangen könntest. Ja, mir fehlt dann halt auch immer noch irgendwie das Setting oder ein bisschen Dynamik oder sowas. Weißt du, du hast dann meistens so ein relativ festes, starres Bühnenbild und Das einzige Bühnenbild, was es da gab, war ein Flipchart. Und dann hat es beispielsweise auf einem Bauernhof gespielt und dann war da halt so ein bisschen so ein Haus drauf gemalt und eine Kuh. Und dann war es in der Irrenanstalt und dann hast du ja diese Apothekerschlange da gesehen, aufgemalt auf dem Flipchart. Und sonst sind die wirklich durch dieses ganze Zimmer, es war kein Saal, im Saale, durch das ganze Zimmer gerannt. Also ich kann das empfehlen. Ich empfehle das, würde das auch gerne verlinken. Und Leute, guckt euch das mal an. Diese Kleinkunst, die muss unterstützt werden. Und da kann man auch mal ruhig zwei, drei Bionaden mehr trinken. Gibt auch nur Holunder. Geht dahin, guckt euch das mal an. Das macht wirklich Spaß. Und das ist mal wirklich was anderes. Wenn man jetzt mal nur Science-Fiction-Filme guckt und amerikanische Serien, da kann man sich das auch mal angucken, weil man ist auch wirklich sehr nah dran. Eine deutliche Empfehlung. Gut, ja, fruchtet bei mir nicht so. Scheiße. Aber macht ja nichts. Dann sind wir ja schon ziemlich am Ende. Genau, ich suche noch irgendwie, ob ich hier was habe, um die Leute zu entlassen. Ah, ich muss mich jetzt am Mikrofon hindrehen. Ich suche gerade im Hintergrund noch was, um die Leute zu entlasten. Und dann, genau, würde ich auch so sagen, bis dann, weiß nicht, demnächst, wie gesagt, vor Weihnachten habe ich vor, noch das ein oder andere rauszuhauen. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal, falls wir uns nicht mehr hören, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, ach, wir werden uns noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen, denke ich. Ja, gut, dann nehme ich die Musik mal raus und gucke, ob ich noch ein Outro dahinter hänge und sag schon mal tschüss, tschüss. Ciao, ciao. On the first day of Christmas, my true love gave to me. On the second day of Christmas, my true love gave to me a two-barrel shotgun and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three loaded shells, a two-barrel shotgun and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four pints of gin, three loaded smoking